Ja, wir kommen doch schon, wir kommen doch schon, wir kommen doch schon. Könntest du noch mal das Intro laufen lassen und das machen, was du gerade gemacht hast? Soll ich das mal während des Intros machen? Ja. Oh, geil, okay. Oh, das, oh, danke. Okay. Also, damit auch jeder erstmal sagen wir vielleicht Hallo, oder? Nö, ich finde erst, du solltest das machen, was du gerade während des Intros gemacht hast. Na komm, einmal ganz kurz Hallo und dann gehen Hallo, wir einmal hier jetzt so. Mach's. Ja, okay. Also in der Pre-Show, ich lass das mal so im Hintergrund laufen, in der Pre-Show mache ich eigentlich immer Folgendes. Und also, wenn das Intro läuft, ja, mache ich in der Pre-Show immer Folgendes. Ja. So spektakulär ist das gar nicht. Ja, es läuft doch schon. Aber im Moment ist doch keine Stelle, wo ich einsteigen kann. Kommt sofort. So, und sobald die Gitarre kommt, geht's halt los mit. So, und so geht's. Die Katze. Ja. Aber ihr habt das Solo noch nicht gehört. Toll, oder? Ja, so geht das die ganze Zeit in der Pre-Show ab. Eigentlich staffelt die Jule mich sowas immer an. Ich lasse das jetzt mal hier so katzenmäßig einfach ausklingen. So, katzenmäßig ausklingen lassen. Ja, so geht das hier halt, so geht das ab in der Pre-Show. Ich maue dann einfach bekannte Lieder. Ja? Das könnten wir auch mal machen. Du hältst mich übrigens von meinen Syrien-Recherchen ab. Ja, aber es ist ja gerade wieder, es ist übrigens der... Es du musst ist das Datum der, noch sagen. Ja, es ist der 25.02.2012. Es ist wieder kein Porncast, denn kein Porncast mit der Jule. Hallo Jule. Hallo. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich das so schneiden kann, dass man diese unglaubliche Gitarrenpeinlichkeit am Anfang vielleicht nicht hört. Politpunsch wollte wissen, warum die Sendung ohne uns laufen musste. Ich glaube, er meint die Anoncast News. Ja, weil das nicht unsere Sendung und unser Sendekonzept ist. Das ist das Sendekonzept von Herrn Jarkil. Und ich glaube, deswegen. Der Herr Jarkil unterstellt mir, ich hätte keine Ahnung. Ich wäre contentfrei. Ja, zumindest in diesem Format, was wir gerade hier machen, ja, sind wir nicht nur contentfrei, sondern auch völlig merkbefreit. Aber ich habe noch eine wichtige Frage am Anfang. Wir reden überhaupt nicht von Pornos und auch nicht über Pornos. Ja, ich weiß, aber ich habe trotzdem eine wichtige Frage am Anfang, Jule. Weil die ist mir wirklich wichtig, weil ich würde gerne wissen, die Menschen, die 15, die gerade auf dem Mobile-Stream hängen, ja, in den 48 Kilobit, hängen die da, weil die wirklich im Mobile unterwegs sind? Oder hängen die da, weil die sich im Stream-Auswahl verklickt haben? Das wäre ein ganz gutes Feedback, weil ihr könntet auch eine gute Qualität genießen. Die andere ist wirklich nur für Mobile-Devices optimiert. Also die rechte Box ist im Moment ein Mobile-Device. Die linke Box ist zu Hause Desktop oder Notebook oder Tablet oder Schiff. Hat jetzt schon jemand abgeschaltet? Also ich hätte jetzt abgeschalten. Ja, ich weiß. Du hast generell eine sehr, sehr kurze Zündschnur. Ja, man muss mich schon in den ersten Sekunden überzeugen, ob ich bleiben soll oder nicht. Ey, wenn dich mein Wir mauen Lieder nicht überzeugt hat, das machen wir nächste Mal. Wir mauen nächste Mal. Der Vibe Fight sollte einfach so eine Ansage aufnehmen und die wir dann so in den Stream als Werbung einspielen lassen können. Ja gut, aber das können wir oder ja auch selbst. Oder Placement. Und dann soll er fragen, ob die 15 Leute da sind oder nicht. Ja, Product Placement. Genauso nennt sich das dann, ne? Product Placement. Genau. Wie, es gibt Shownotes. Seid ihr bescheuert? Wofür? Wofür gibt's denn da? Hier, es gibt Shownotes. Ja, das, die gibt Okay, es also ich muss bei. mal ein bisschen ernst bleiben und außerdem hat uns dieser Fax, ich weiß nicht, wie ich ihn aussprechen soll, hat gesagt, wir sollten mal ein bisschen mehr Content und so und uns an den Bildungsaufklärungsauftrag und so erinnert. Aber haben wir doch gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber ich würde gerne noch was loswerden wollen, ergänzend zur letzten Sendung, die wir gehört haben, nämlich der Syrien-Sendung. Weil ich habe mich dafür interessiert, warum. Also meine Fragen habe ich jetzt nicht wirklich zufriedenstellend beantwortet bekommen. Und die Amerikaner, das war ja, hatte, glaube ich, Clara sich gefragt, warum die Amerikaner, also wie die Amerikaner zu Syrien eingestellt sind. Und die sind natürlich gegen Syrien. Die haben auch in der UN gegen Syrien gestimmt. Und ich habe einen Artikel gefunden, der sagt, es gab eigentlich die bislang stärkste Missbilligung von Seiten der UN. 137 Mitgliedstaaten von 193 billigten die Resolution gegen die und 12 stimmten dagegen. Oh, ich bin lauter. Ja, Ja, ich ich rede weiß. immer, wenn ich mit dem Chat Nein, rede, bin ich immer nee, lauter. das liegt einfach daran, dass du dein Headset stets und ständig anders auf deiner Birne hast, aber jetzt Nee, müsste das besser ich werden. hab's nicht bewegt. Ja. Ich hab's echt nicht bewegt. Ja. Jetzt ist es Ich besser, hab's ich hab's ja echt wieder nicht. geschafft, aber es Ja, bleibt jetzt so. passt doch. Also, Politpunkt, ich weiß nicht, was ich vorhin zurechtbiegen soll, also von vorhin. Fakt ist, Syrien hat also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich musste das strukturieren. Ich bin da ein bisschen wirr. Syrien hat eine Opposition, die ziemlich zerstritten ist. Also wenn der Assad weg wäre, würde sie sich nicht einigen, wie es weitergehen sollte, weil selbst die, die jetzt zusammen auf den Demonstrationen und im Aufstand für die Demokratie und Freiheit protestieren, würden sich nicht wirklich einigen. Im Grunde besteht die syrische Gesellschaft, ich langweile euch damit momentan gerade. Ja, richtig. Du langweilst mich damit auch übrigens Ja, gerade. tschüss. Tschüss, ne? Ja. Das würde halt nicht klappen. Wenn Assad da erschossen würde oder wie auch immer, würde halt jetzt nicht automatisch Frieden kommen und Demokratie eingeführt werden. So einfach ist es nicht. Die gehen eher davon aus, weil schon mehrere Militärputsch in dem Land waren, dass das Militär putscht und dann wieder eine islamische Regierung in die Regierung käme. Und die Opposition bringt halt momentan nichts, weil die halt zerstritten wären und sind und ja. Und was wollt ihr noch wissen? Keine Ahnung. Genau, dann lassen wir das. Wobei die anderen wollten das irgendwie wissen. Ja, aber es ist ja müßig, dieses Thema da irgendwie weiter zu beackern, weil es wurde ja beackert in einer Sicht der Dinge. Und wenn die Sicht der Dinge halt, wie es beackert wurde, so ist, dann ist das okay. Ja? Wenn das jemand so sieht, dann, also ich lasse ja jedem seine Meinung, wer jetzt meint, dass Assad die Todesstrafe verdient hat als Beispiel, dann ist das eben halt so. Ja? Ich mache mir jetzt nicht zur Aufgabe, das irgendwie klarzustellen oder was dazu zu Nee, es sagen. ging mir gar Das nicht um klarzustellen, es ging mir nur darum, also ich hatte Fragen, weil ich keine Ahnung von Syrien habe. Ich weiß, dass da was passiert und dass das genauso grausam ist wie in Libyen und Jemen und wie es in Ägypten war. Und habe mich halt da jetzt informieren wollen, wurde von dir unterbrochen, weil wir die Sendung ständig machen, obwohl wir sagen, wir machen sie nicht. Und habe mich halt gefragt, was wäre, wenn Assad weg wäre. Und es ist eben Ja, ist nicht doch so einfach. einfach. Das ist doch einfach. Nee, Wenn ist nicht. Assad, ja natürlich, das ist ganz einfach. Wenn Assad weg ist, ja, dann geht die Party da erst richtig los, weil dann garantiere ich, wenn ich jetzt meine Glaskugel raushole, Assad ist weg. Es wird ein Militärregime, was auf jeden Fall antichristlich sich orientieren wird. Dann werden dort die Christen abgeschlachtet und allerspätestens dann werden die US-amerikanischen Streitkräfte losgehen. Und dann geht da richtig die Post ab, aber vom Allerfeinsten. Und dann können wir uns ganz warm anziehen, weil mit Syrien wird auch zusammen der Iran angegriffen werden. Das ist so mein Kopfkino, was gerade irgendwie so abläuft dabei. Und ich prognostiziere das. Aber nicht nur die Christen werden dann ein Problem haben. Ja, aber insbesondere. Also dann wird es wahrscheinlich der muslimischen Bevölkerung besser gehen. Ja. Dafür wird es dann den. Da wird genau das. Es ist eigentlich total müßig. Es wird genau das Gleiche passieren. Ja. Es wird sich da nicht großartig ändern. Es wird eher Was heißt noch schlimmer werden? Das will ich ja gar nicht sagen. Aber es wird auf jeden Fall gleich schlimm bleiben, nur dass dann die Amerikaner mitspielen werden. Also, was Fakt ist momentan, ist, dass also Syrien besteht momentan aus einer Apartheid-Regierung. Das heißt, eine Minderheit regiert über eine Mehrheit. Und also so was ich gelesen habe, momentan wird halt dann der Bürgerkrieg erwartet und nicht nur gegen die Christen, Ja, klar. nämlich da werden sich die ganzen verschiedenen politischen und religiösen Richtungen werden sich da die Köpfe einschlagen, weil die alle an die Macht wollen. Ja gut, aber dann wird es genauso wie in Ägypten oder wie halt schon tausendmal nach dem arabischen Frühling jetzt betrachtet. Und es ist naiv, davon auszugehen, dass danach eine Demokratie da herrschen wird. Das ist sehr, sehr, sehr naiv. Und das wird natürlich nicht passieren. Also unter keinen Umständen wird das kommen. Ja, du kannst ja nicht von dem Regime von jetzt auf Demokratie direkt. Das kann gar nicht funktionieren. Das ist, ja. Fakt ist halt auch, das hat man in Libyen gesehen, da wurde dann, oder war das, nee, in Ägypten wurde jetzt gewählt, und wer wurde gewählt? Das wurden die Islamisten gewählt. Ja, Und natürlich. dann, was man natürlich bei, also man hört zum Beispiel, wenn man sich über Gaddafi unterhält in Libyen, muss man halt zum Beispiel auch sagen, dass so scheiße der Diktator war, so wie Hitler bei uns die Autobahn gemacht hat, hat er Hitler. halt dafür, den mussten wir auch mal benennen, hat halt auch Gaddafi dafür gesorgt, dass die Emanzipation der Frauen ziemlich fortgeschritten war und die Analphabetenquote war ziemlich gering. Also die haben da für die Alphabetisierung ziemlich viel gemacht. Und Kannst du das das nochmal ändert sagen? sich, Alphabetisierung ziemlich Nein, viel das gemacht. davor, wenn jemand nicht alphabetisiert ist, was ist er dann? Analphabet. Ja, wenn man das Du zusammenspricht. bist so ein klein. Ist halt so Entschuldige. bescheuert. Auf jeden Fall, und jetzt merkt man halt schon Tendenzen, dass eben die Frauen sich wieder verschleiern und wieder nicht gleichberechtigt behandelt werden und wie auch immer. Wobei, abgesehen davon, dass seitdem der Gaddafi weg ist, Frontex jetzt sich um unsere Grenzen und so kümmern muss, sonst kommen die ganzen Flüchtlinge. Okay, ich sag nochmal kurz, weil Fex hat das kurz gesagt, das war sein Lieblingsthema, als ich den Chat gefragt habe, was für Themen wir besprechen sollten, nachdem wir das Niveau dann wieder verlassen und das Buhu zurückgeben. Ne, Bu hat es ja vertauscht. Wie er es vertauscht. Der hat unser Niveau vertauscht für bessere Lateinarbeiten. Das Niveau hat jetzt Traumvampir. Er hat es weitergereicht, er Okay, hat es dann habe getauscht, ich ja. jetzt Traumvampir gerade abgenommen und Hast du gar geklaut. nicht? Fex. Ja, klar war das gerade niveauvoll. Hm, das war total niveauvoll. Vor allem, als du Analphabeten gesagt hast. Ja, Ja, nur weil du das ein war das kleiner Junge Niveauvollste bist, da drin. ja. Ja, halt die Ja. Klappe. Es gab 2011 die weltweit meisten Kriege. Also Syrien ist nicht ein Einzelfall, auch nicht Libyen und Ägypten, da sind noch viel mehr. Aber mit dem Riot Burns kann man sich darüber nicht Ja, unterhalten. das ist gerade nicht das richtige, das ist echt nicht das richtige Format dafür. Ja, das Eigentlich ist nicht. absolut, nein, das ist nicht das richtige Format dafür. Also, wir können gerne mal eine Sendung machen, in der wir kontrovers über Libyen und andere Schurkenstaaten oder so sprechen. Ja, das können Ich wir dachte, alles wir haben gerne gar kein machen. Konzept, also können wir hier machen, was wir wollen. Ja, natürlich können wir das machen. Aber, das hier ist der contentfreie, kein Porncast. Und ich erwarte einfach von einem kein, also wenn ich jetzt einschalten würde als Hörer, ja, wie das ja ihr Hörer tun, dann würde ich sagen, boah, geil, ich erwarte jetzt alles außer Porno. So. Aber unsere Tiefenpsychologie, die wir ja an den Tag legen, ist ja, wir haben nicht nur kein Porno, wir haben auch insbesondere. Insbesondere. Ja, das hörst du ja wieder nicht. Und wir haben nicht nur davon jede Menge, nein, wir haben auch Content. Freiheit. So. Ja, tut mir leid, Das seit wann entscheidest du jetzt hier in der Sendung, was wir reden und was nicht? stimmt. Worum geht's gerade? Ich fall mir gerade die Fußnägel. Worum geht's gerade? Was denn? Oh Mann. Nee, Ich also wir weiß, können warum gerne man mal. hier. Ja, aber das ist doch Kacke. Also, da gab es jetzt eine Sendung und zum Beispiel, ich wollte gar keine Sendung heute machen, weil ich also finde das doof, übergangslos, jetzt eine neue Sendung zu machen. Und wenn es da noch Redebedarf gibt und ich hatte Redebedarf, dann musst du dir das leider anhören. Ja, das ist ja auch okay. Okay, gut. Wenn der Chat das möchte, wenn die Hörer entscheiden, dass wir jetzt etwas über Libyen bzw. irgendwelche anderen Länder was Nee, im Grunde erzählen. habe ich einfach nur das gesagt, was für mich, also ich hatte wirklich keine Ahnung, was in Syrien genau passiert. Und ich hatte bestimmte Fragen und fand sie nicht zufriedenstellend oder so intensiv beantwortet, wie ich wollte, und habe sie jetzt beantwortet und wollte mein Wissen weitergeben, weil ich weiß, dass andere das auch gerne hätte hören wollen. Und jetzt können wir ja wieder das Thema wechseln. Ach so. Du bist echt schlimm. Ich dachte, wir steigen jetzt mal richtig ein hier, also ans Eingemachte. In was denn? Also es ist ja so, wenn wir das jetzt mal wirklich etwas mehr mit Background beleuchten oder so. Meines Wissens nach ist das so, dass grundsätzlich die Verlierer des arabischen Frühlings, ja, nämlich, nee, Entschuldigung, die großen Gewinner des, nicht die Verlierer, die großen Gewinner des arabischen Frühlings, das war ja die Arabische Liga. So. Und diese Arabische Liga, ist jetzt auch nicht so ganz schwer rauszuhören, aus welcher Segmentrichtung die kommen, die sind halt schon eher, na, wie soll ich es sagen, für einen muslimisch geprägten Gottesstaat. Ja. Dieser muslimisch geprägte Gottesstaat wird sich in allen Ländern, die sich von ihren Despoten befreit haben, peu à peu à peu durchgezogen werden. Das heißt, man verschlechtbessert die Situation. Und die Geschichte Verschlecht zeigt uns, bessert. ja, die Geschichte zeigt uns nämlich, dass immer dann, wenn irgendwo ein streng muslimisches Regime geherrscht hat, dann kam der Amerikaner in Person, ja, kam dann, hat die ganze Bude einmal auf links gedreht und hat dann da halt seinen persönlichen anderen Bombenterror Die gefeiert. Amerikaner haben nie ein Land nach links gedreht. Nie. Ich habe gesagt auf links, Jude, du musst zuhören, Sie haben auf, es nicht auch nicht nach. auf links gedreht. Du weißt nicht, was bedeutet auf links, oder? Nein, aber Nee, aber erstmal dagegen. Haben die, der Rio hat links ich gesagt. wollte Die damit Amerikaner haben sagen, nie dass was die Linkes gemacht. Amerikaner es nie, okay, ich verstehe, ich merke schon, warum ich mit ihm nicht über Politik diskutiere, weil er die Finessen gar nicht mitbekommt. Das Ding ist, wenn ein Land nur die Chance hatte, kommunistisch zu werden oder wie auch Darum immer, geht haben es sie es nicht nicht gemacht. bei Ja, auf deshalb war links es ja auch nur ein drehen. dummer Spruch. Verdammt, Ja, Faktor. der war nicht dumm, der war völlig unangebracht, weil du mich wieder Überhaupt nicht einfach wahr. nur Ist genauso unterbrochen hast. unangebracht wie dein Scheiß. Das war völlig unangebracht, du hast mich nur unterbrochen um des Unterbrechens willen Oh, dabei. ich weiß, Ja. warum ich nur contentfreie Sendung mit ihm mache. Ich hätte ja auch sagen können, die haben die Länder in die Steinzeit zurückgebombt. Ja. So. Nein, haben die Amerikaner nie, die haben nie in die Steinzeit zurückgebombt, immer wenn die eine Chance hatten. So. Und nachdem die jetzt jedes Land in die Steinzeit zurückgebombt haben, haben die dann versucht, ihren Grundgedanken von Demokratie umzusetzen. Die Geschichte zeigt einfach dabei, und so wird es kommen, sobald dieser Faktor eintritt, dass Assad weg ist, ja, und dort die Arabische Liga in irgendeiner Art und Weise die Oberhand gewinnt und einen muslimischen Gottesstaat ausruft, dann halte ich auch hier wieder mit dem Chat und mit den Hörern jede Wette. Die Amerikaner machen mobil und bombardieren das Land zurück in die Steinzeit und danach geht es halt an den Iran. Das ist meine Kernthese und bei der bleibe ich und die wird sich auch mit Sicherheit bewahrheiten. Also Das der Ding ist, Traurigkeit dass die halber. Ägypter gerade gewählt haben und eine islamische Regierung sich gewählt haben, die wieder Tendenzen zu einem Gottesstaat haben. Und die Amerikaner sind auch noch nicht in Ägypten einmarschiert. Plus der Tatsache, dass sich die Amerikaner gerade aus Afghanistan und den Irak so weit zurückziehen, weil sie sich das gar nicht mehr erlauben können, solche Milliardensummen in diese Kriege zu pushen. Das ist totaler Quatsch, dass sie sich das nicht erlauben können. Es geht Die haben vielmehr keine darum. Kohle mehr. Dieses Land ist pleite. Und es war Fakt, dass Das die hat ihn noch das nie von gestört. Afghanistan, das aus Afghanistan bis zum Ende des Dezembers irgendwie nur noch 150 oder was auch immer Soldaten in Afghanistan sein sollten. Also die haben ziemlich viele Ja, aber warum zurückgeholt. denn? Beleuchte doch bitte Und mal weil sie warum. es sich nicht leisten können, dass sie da ihre Leute stationieren. Deshalb haben sie auch Libyen angegriffen aus der Luft mit ihren Raketen und nicht sich wie den anderen NATO-Ländern sich an den Bodenkämpfen beteiligt. Ja, warum zieht denn jetzt gerade Obama seine Truppen peu à peu wieder ab? Ist es nicht so, dass er vielleicht gerade doch irgendwie Bock hat, nochmal gewählt zu werden oder so? Nein, Nein, nein. hat er nicht. Guck mal, die ganzen Republikaner, wenn du dir die Debatten anguckst, sind dafür, dass sie wieder in den Irak einmarschieren, dass sie den Iran angreifen, dass man mehr Kriege führen soll, weil sie denken, dadurch tun sie die Industrie ankurbeln und das muss so sein, ja? Es ist ja gut, Und dass Obama kein Obama, Republikaner ist. ja, und Obama weiß, er kann sich's nicht mehr leisten, weil das Land pleite ist. Ja, was hat das Und eine mit dem Kriege anderen jetzt sind zu tun? teuer. Und Kriege sind teuer. Und wenn er jetzt neue Kriege machen würde, müsste er dafür Geld ausgeben, was er nicht hat. Und, das Das darfst du stört nicht doch die vergessen, Amerikaner gar nicht. Das hat die doch noch nie gestört, ob die Geld für einen Krieg haben oder nicht. Das juckt die doch doch, einen Scheiß. weil es ein Unterschied ist, ob der Bush ständig Kohle produziert, damit man da das reinpumpt, oder ob ein Obama sagt, wir stehen hier kurz vor der Schuldenkrise und wenn wir nicht gucken und sparen und wie auch immer, fällt das ganze System zusammen, ist das ein Unterschied. Das würde ja bedeuten, nach deiner Theorie, dass das erste Mal fast geschichtlich, ja, das wäre das erste Mal, jedes Mal bei Präsidentenneuwahlen oder zukünftigen Wahlen oder kurz davor, kurz danach, ist immer ein Krieg ausgebrochen irgendwo. Ja? Also die USA hat sich immer sehr gerne zu Wahlzeiten an Kriegen beteiligt. So, das würde ja bedeuten, diesmal, erstmalig, kurz vor der Wiederwahl, macht Obama alles anders, weil er sich es nicht mehr finanziell erlauben kann. Glaubst du wirklich, dass der finanzielle Aspekt da so eine große Rolle spielt? Ich würde sagen, bei den Republikanern stimmt deine These, aber bei den Demokraten nicht. Ja, das ist auch nur ein, wie soll man es Weil nennen? du kannst, ich würde gerne mal deine geschichtlichen Belege dafür haben, dass nur Kriege stattgefunden haben bei Wahlen von Demokraten und von den Republikanern. Beim Bush stimmte das, aber beim Obama, der zieht die Leute zurück. Tut mir leid, das ist Fakt, Was ist dass denn mit weniger. Kennedy? Was mit Kennedy? Ja, Kennedy, da war der Kalte Krieg. Das ist eine Ach ganz so. andere Geschichte. Das Weil ist es eine den andere Kalten Krieg, Geschichte. ne, es gibt den Kalten Krieg eben nicht mehr. Ach so. Und der Vietnamkrieg gab es auch nicht. Der gehörte mit zum Kalten Es Krieg dann. gibt, der Kalte Krieg ist beendet mit dem Niedergang der UdSSR. Und Ach seitdem so. gibt es diese zwei großen Mächte nicht mehr, die gegeneinander kämpfen und Na gut, deshalb dann haben ihre wir. Scheinkriege auf eine. Gut, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und nach dem Mauerfall und Ende des Kalten Krieges, ja, hatten wir Ist der. Bush. Ist Hatten genau, wir, und der lass ist mich genau. Ich aussprechen. weiß, warum ich mich nicht mit dem über Politik. Hatten wir Bush Senior? Krieg. Hatten wir Bush Junior? Krieg. Hatten wir Clinton? Krieg. Nein. Die Ja. UdSSR ist 1990, genau. Und da war der Irakkrieg. Ist okay, da kann man noch Ja, mit genau, sehen. Das sind Krieg. noch die Nach ja, das ist nur noch die Nachwirkungen von dem Kalten Krieg. Weil die Ach waren so. vorher schon Also da. erster Golfkrieg ist eine Nachwehe. Afghanistan-Krieg ist eine Nachwehe. Zweiter Golfkrieg ist eine Nachwehe. Und das sind alles Kriege unter verschiedenen Präsidenten. Unter Clinton, Bush, also Reihenfolge, Bush Senior, Clinton, Bush Junior. Alles Kriege, die die geführt haben. Jeder Präsident nach dem Fall der Mauer oder nach 1990 hat mindestens in seiner Amtszeit einen Krieg geführt. Und das hat selbst mit Obama jetzt nicht aufgehört. Ich würde aber, ja, ich gebe dir recht, aber ich würde bestreiten, Danke. dass das damit zu tun hat, dass die wiedergewählt werden wollten, weil zum Ach so, Beispiel das will Bosnien ja auch hat. ein Präsident nicht. Natürlich wollen das Präsidenten, aber deswegen zetteln sie nicht unbedingt einen Krieg an. Na, ach, aber die Amerikaner doch nicht. Nein, der Amerikaner möchte, nein, der zettelt nicht einfach Kriege an oder so. Und weißt du, was der Amerikaner auch nie macht? Ja? Das Der ist würde so sich bekannt. Du nie redest erlauben. es ist wieder so, ich rede über zwei verschiedene Sachen. Du sagst, ich habe nie bestritten, dass die Amerikaner keinen Krieg anfangen. Natürlich fangen sie Krieg an. Ich möchte aber gerne Belege dafür, Hab ich doch ob gerade. die Kriege, ob die Kriege dafür zu tun haben, dass sie wegen dem Dings. Ja, hab ich doch gerade genannt. Jeder Präsident seit 1990 hat Ich mindestens möchte einen Krieg den geführt. Zeitpunkt der Wahl, und das werde ich kontrollieren. Will den Zeitpunkt der Wahl, den Eintritt des Krieges und will gucken, ob das Auswirkungen auf die Wahl hatte. Also ich weiß zum Beispiel ganz genau, dass der zweite Golfkrieg, nee, gar nicht wahr, das war Afghanistan, der Afghanistan-Krieg begann am 20.03.2003. Da begann der. Um übrigens, ich glaube, 23 Uhr noch was. Das weiß ich sehr genau, weil ich zu der Zeit nämlich in den Staaten gewesen bin. Und ja. Und wenn wir das Datum jetzt zurückrechnen, das ist kurz nachdem George Bush, jetzt muss ich mal überlegen, der stand mit dem Arsch ziemlich an der Wand. Der hatte irgendein Verfahren gehabt. Ich weiß noch nicht mehr welches. Und da hat er sich gedacht, ach komm, das fällt nie auf, ich gebe jetzt mal alle Tier. Also man kann das sehr schön und sehr, sehr schön nachvollziehen. Der Chat ist übrigens dagegen, dass wir über Politik sprechen. Ja, ich finde, wir sollten auch damit aufhören. Du wolltest Content. Nein, ich wollte über Syrien reden und wollte darüber und wollte dir erklären, dass die Amerikaner eben noch nicht in Syrien einmarschiert sind und dass sie auch nicht in Libyen einmarschiert sind, weil sie momentan keine Kohle haben und momentan auf dem Trip sind, die Leute aus den Ländern, die Soldaten aus den Ländern abzuziehen, die sie gerade besetzen, weil sie zu teuer werden. Das ist Fakt. Das ist Und es ist auch Fakt, dass im 2012, also in diesem Jahr, eine Wahl stattfindet und ein Obama es lieber hat, wenn Israel den Iran angreift, ja, als natürlich. Es die Amerikaner tun. Und er wird Ja. nicht, also er wird die Israels, wenn überhaupt, die Aufgabe übernehmen lassen. Das ist auch Fakt. Da er aber vor der Wiederwahl steht, ist deine These somit widerlegt, Das stimmt nicht. dass er ja jetzt, er müsste doch in den Krieg ziehen, also direkt, um deine These zu belegen. Macht er aber nicht. Der wird sich damit brüsten, dass er den Bin Laden umgebracht hat und wird damit seine Stimmen fangen, aber nicht mit einem Irankrieg. Jule, pass auf, ich würde ja wirklich gerne sagen, du hast recht, aber ich habe mir gerade mal den Haushaltsetat für 2012 bzw. für 2011 der USA für Krieg rausgesucht, ja, für militärische Beschaffung, etc. Ja. Ja. So, 2011 war militärische Beschaffung und Anlagen und so weiter, Pflege, Wartung, was da alles zugehört. Das waren 10,43 Milliarden Euro. 2012 waren es 10,59 Milliarden Euro. Das ist der Verteidigungsetat. Das heißt, der ist angehoben. Es stimmt einfach nicht, dass die kein Geld mehr haben. Nein, deshalb haben sie, die haben dafür die Sachen anderweitig gestrichen, nämlich die ganzen Solardinger und wie auch immer. Das ist auch nur halb richtig. Guck dir doch bitte die Haushaltsbilanzen an. Ja, aber es ist, Fakt ist, dass die ein Riesenproblem hatten letztes Jahr, weil die bei den Schulden, die sie bei den Chinesen hatten, sie nicht hätten zurückzahlen können und sie nicht die nötige wirtschaftlichen Antrieb haben, um da überhaupt aus der Misere rauszubekommen. Und die ständig alles Mögliche jetzt streichen und auch die Leute aus den Ländern zurückholen. Die Frage ist, warum hat China zum Beispiel mal eben ganz flockig um 7 Milliarden seinen Haushalt nach oben geschraubt für Krieg? Ja, China hat 7 Milliarden mehr für Krieg ausgegeben, 2012. So, das ist ja jetzt die interessante Frage. Warum? Warum haben die Ich das habe so mich ja nicht getan? gerade über China unterhalten, weil über China kenne ich mich nicht aus. Ich habe dir gesagt, was ich weiß, Ich und kann das es dir ist sagen, die warum. Tatsache, dass Obama keinen Krieg momentan plant, wenn überhaupt nur Bombenangriffe aus der Luft, weil das am billigsten ist, und dass er die Leute zurückzieht. Mehr kann, darüber ging es gerade. Das war Thema. Ja, aber du kannst das doch nicht so monokausal betrachten. Wenn du Nein, du sagst, die kannst haben nicht einfach kein. mit einem anderen Thema Du anfangen, weil kannst mir die auch vor Fakten, allem die ich nicht dir ins gerade Wort fallen, gebracht weil ich habe. gerade versuche, einen logischen Rückschluss zu ziehen. Wenn du sagst, die haben kein Geld mehr für Verteidigung, ja, dann ist das nicht richtig. Wenn du sagst, China hat das alles nach oben geschraubt oder wie auch immer du es sagtest, dann sage ich dir, China hat für 7 Milliarden Euro bei den USA Waffen gekauft. So, das sind 7 Milliarden mehr, die die USA durch Waffenverkauf eingenommen haben. Würden wir uns jetzt noch Israel daneben legen, dann würden wir ganz, ganz schnell sehen, dass die USA mehr Waffen verkauft an andere Länder. Weil, das ist jetzt meine Theorie dabei, die USA möchte halt sehr gerne, dass andere sich die Finger schmutzig machen, damit Obama in seiner Wahlzeit, wo er schon Guantanamo nicht abgeschafft hat jetzt, ja, damit er in seiner Wahlzeit wenigstens etwas vorweisen kann. Und das wäre erstmalig und neu kein weiterer Krieg oder ähnliches. Das ist das. Die versorgen, die verteilen das nur um. Die versorgen Gott und die Welt mit Waffen, ja, und sagen, hier kommt, ihr kriegt von uns die Hightech und dann könnt ihr da mal schön die ganze Bude klarholzen. Und wir unterstützen euch auch noch mit Drohnen bzw. mit Raketen aus der Luft. Das ist doch der Punkt. Die USA macht sich die Finger jetzt nicht mehr schmutzig. Das machen sie aber auch nicht zum ersten Mal. Ja, in dieser Art und Das Weise schon. und Deutschland macht das ja schon ewig. Ja, Deutschland macht das schon ewig. Die Und sind, ich ich habe nicht gesagt, glaube. dass die Chinesen ihre Verteidigungsdinger erhöht haben, nämlich dass die Chinesen letztes Jahr oder dass die Amerikaner vor dem Punkt standen, dass wenn die Chinesen ihr Geld hätten zurückhaben wollen, die Amis hätten nicht bezahlen können. Und es wäre ihnen das ganze kapitalistische System abgekackt. Ja genau, deswegen Und verkaufen die ja lieber ihre Technik. Naja, das Ding ist, und so, wenn ich mir die Sachen angucke, die ich gehört habe von Wissenschaftlern, die bei Jon Stewart zum Beispiel sich unterhalten haben, die haben momentan keine Wirtschaft. Das ist denen das Problem. Die haben nämlich alle Firmen, die irgendwas herstellen und sei es nur ein Teil von einer Drohne, sind mittlerweile nicht mehr in den Staaten, nämlich in China. Ja, natürlich. Das ist ja gerade der springende Punkt. Ja, ich gebe dir doch recht. Ja, ich gebe dir doch recht. Trotzdem, trotz allem, auch wenn ich dir recht gebe, wenn es zu einem Krieg kommt in Syrien mit der Unterstützung der US-amerikanischen Streitkräfte, ja, dann wird es, wie du sagst, das ist auch richtig, ein Luftkrieg werden. Und die Bodentruppen, die werden von irgendwo anders kommen. Mit, und das ist ja das Lustige. Wenn jetzt, da kann sich Merkel 500 Mal hinstellen und sagen, gibt keinen Krieg von unserer Seite oder ähnliches, ja. Oder die Linken oder was weiß ich, wer sich da hinstellt, ja. Oder die Grünen. Die verkennen nur eine wichtige Tatsache. Jede Kugel, die da unten irgendjemand trifft, ist wahrscheinlich zu 99% aus einer deutschen, amerikanischen, russischen oder chinesischen Fertigung. Das ist es doch. Und ich Jede sag dir, ich Kugel, die gebe da dir recht, aber einschlägt. das ist nicht erst seit 2011 so. Nein, natürlich nicht. Das ist schon seit 1900, lass mich nicht lügen, seit Korea, seit Vietnam oder vielleicht sogar schon vorher. Das kann ich jetzt nicht genau aus dem Kopf, aber ich bin mit, also spätestens seit dem ersten Golfkrieg ist klar, die Deutschen bekleckern sich dann nicht mit Ruhm, was Waffenexporte. Da gibt es auch einen wunderschönen Film. Ja, den können wir an der Stelle doch mal erwähnen, oder? Ja, mach. Lord of War. Lord of War mit der, dessen Namen ich immer wieder vergesse, der war mein Lieblingsschauspieler, ist Nicolas aber ich. Cage. Nicolas Cage, genau. Absolut super Film, ja? Nicolas Cage, Lord of War, stellt das sehr schön dar. Nur leider, leider fehlt mir da eben der Einschlag der deutschen und anderen beteiligten Länder. Naja, weil es ein amerikanischer Film ist, vielleicht. Ja, aber der ist ja schon sehr anti-amerikanisch, ne? Ja, ist trotzdem ein amerikanischer Film. Ja, aber schon sehr anti-amerikanisch, ne? Dann braucht man trotzdem nicht die Deutschen zu erwähnen. Ja. Ja. Und auch sehr schön finde ich an der Stelle, wo wir da gerade bei sind, dass Ahmadinejad, na, der ja der festen Überzeugung ist, dass sein Uran nur zu friedlichen Zwecken genutzt wird und der CIA bis jetzt keine Erkenntnisse hat, dass der irgendwie Atomwaffen baut oder so. Auch da ist eins ganz klar. Das stört die Amerikaner nicht, ob die Erkenntnisse über irgendwas haben. Das hat die noch nie gestört. Ja? Wenn die irgendwo Giftgas vermuten oder irgendwas in der Art, dann machen die, was die möchten. Da holen die sich auch nicht ein Okay von der NATO oder vom UN-Sicherheitsrat. Das juckt die einen Scheißdreck. Und genauso wird es die auch im Falle von Syrien im Zweifel nicht jucken. Nein, so also was die Amerikaner machen, die gehen da nicht allein rein, die fungieren irgendwie Beweise und präsentieren die, damit die Verbündete finden, die mitgemacht haben. Das haben sie beim Irak das letzte Mal gemerkt. Ja, und Gemacht. dann haben die immer noch nicht die Weapons of Mass Destruction gefunden. Die suchen die wahrscheinlich immer noch irgendwo. Ja, aber die USA wird nicht alleine irgendwie entscheiden, also wird. Die wollen da so viele Verbündete wie möglich, damit sie auch nicht die ganzen Kosten tragen müssen. Richtig, Ja, richtig. Das ist. und deshalb werden sie dann mit irgendwelchen Beweisen, ob sie jetzt richtig sind oder Fake-Beweise, werden sie an die UN oder die NATO gehen und sagen, kommt mal mit. Und es wird irgendwelche Leute finden, geben, die da mitgehen. Ja, ich glaube dir. Jule, können wir aus der Diskussion vielleicht Ja, raus? ich Das soll ist dich wirklich sehr. fragen, ob du Boxershorts trägst oder Schlüpper. Ich trage Boxershorts. Dann soll ich dich fragen, ob du als Kind ein Lieblingsstofftier hattest Habe ich oder ob immer du noch. damals schon ein kleines Pony gut fandest. Nee, ich hatte schon. Ich habe als Kind einen. Ich habe zu meiner Taufe einen Steifteddy bekommen, der mich maßgeblich auch geprägt hat. Deswegen kann ich da auch ein nasses Badetuch jetzt drüber hängen. Aha. Hast du als Kind Strumpfhosen getragen? Nein. Was trägst du nachts? Nachts? Nackt. Was ich nackt trage, Nachts. Haut. Haut. Und nachts? Wie? Nachts. Bist du Nachts nackt? trage ich. Bist du echt nackt nachts? Das kommt drauf an. Also, das kommt ganz drauf an auf das Wetter, würde ich auch vor allem sagen, ne? Aha. Was war dein peinlichstes Kostüm als Kind? Peinlichstes Kostüm als Kind. Da ich nie Karneval gefeiert habe, kann ich mich jetzt auch an keine peinlichen Kostüme erinnern. Und kann deine Mama kochen? Ja. Stehst du auf sexy Punkerinnen oder auf Mainstream-Bitches? Nee, ich stehe schon so auf. Also eigentlich mag ich schon gerne so kleine schmutzige Punkrock-Mädchen. So, und wann kommen die fehlenden Klargestellt-Folgen? Die Datensuppe 10, Me 08 und 09 und die letzte Theatralia-Folge. Nee, das ist Und super. Das kein kann ich auch Abschweifen alles. wird Ja. akzeptiert. Nee, das war super. Können wir nochmal bitte anfangen? Klargestellt-Folgen. Insbesondere bist du gerade viel leiser wieder geworden, Ich habe sodass nichts ich gemacht. vermute, du hast irgendwo mit. Okay, dann ziehe ich dich mal wieder. Boah, ist das ätzend mit dir, Ich habe ehrlich. echt nichts gemacht. Ich habe echt nichts gemacht. So, jetzt ziehe ich dich wieder lauter. So, die erste Frage nochmal bitte. Wann kommen die fehlenden Klargestellt-Folgen? Die fehlenden Klargestellt-Folgen kommen, wenn sie kommen, wenn sie fertig sind. Sollst nicht abschweifen. Ich darf kein Abschweifen akzeptieren. Ja, sie kommen, wenn sie fertig sind. Wann sind sie denn fertig? Wenn sie fertig sind, Jule. Und die Datensuppe 10? Datensuppe 10 habe ich hier liegen, wird morgen gegen Nachmittag veröffentlicht. Me 08 und 09? Kann nicht veröffentlicht werden, ist tot, hört sich an wie eine Kirche. Und die letzte Theatralia-Folge? Letzte Theatralia-Folge habe ich zum Schneiden liegen, kommt, ich würde sagen, am Samstag. Nee, gar nicht, Laxo, Entschuldigung. reicht dir Nein, nicht am das? Samstag. Nein, nicht am Samstag. Das war Quatsch. Dienstag. Laxo, reicht dir das? Oh, Laxo. Und nein, die Fragen Lachs. vorher habe nicht ich gestellt, die habe ich gestellt bekommen. Ja, das reicht ihm. Laxo ist zufrieden. So, jetzt ist das Niveau auch wieder weg. Naja, eigentlich war das Niveau überhaupt nicht weg. Doch, jetzt ist wieder weg. Nee, jetzt ist nicht weg. Klar. Nee, ich habe nur kurz die Kuh eingeblendet. Also Also sie wieder ist es weg. ist eigentlich ein. Es ist eigentlich ein Wal, aber waren alle Fragen vom Lachso? Oder würde ich jetzt weiß, ob Nein, der. die ersten Nein. Fragen mit dem Kind und so, die waren nicht vom Laxo. Und die kommen, Hörerwunsch, die kommen daher, dass ich vorhin gefragt habe, was wir denn für Themen besprechen sollen und ob jemand Fragen an den Rio hat. Oh. Und ich werde nicht sagen, von wem die ersten Fragen kamen. Die muss dann derjenige oder diejenige selbst veröffentlichen. Also er muss sagen, dass er es war. Oder sie muss sagen, dass sie es war. Sie muss sagen, dass sie es war. Ah ja, ich habe da jemand jetzt hart im Verdacht hier. Ich Wobei, habe Laxo habe ich auch da. geoutet. Aber Laxos Fragen waren auch gut. Meine Frage wurde nicht vorgelesen, sagt Gesichtskirmes. Du hast mir keine geschickt. Oder ach, Gehähnchent. die hattest du, glaube ich, im Text geschrieben, also im Chat, gell? Gehähnchent. Kann ich Was kurz wolltest meinen du denn Lieblingswitz nochmal? erzählen? Nein. Ja, Schade. mach. Okay. Fährt ein Mann durch den McDrive, sagt die Stimme am McDrive. Was hätten Sie denn gerne? Sagt der Mann. Boah, irgendwas mit Hähnchen. Sagt die Frau am Drive. Chicken? Sagt der Mann. Nein, ich hol's mir gleich vorne ab. Färbst du deinen Intimbereich? Färben? Nee, da ist ja nichts zum Färben. Er rasiert sich. Aber hundertprozentig. Das ist so glatt, hör mal, da kannst du von essen, ne? Aha. Sollen wir mal vorlesen, was Vibe Fight hier sehr kreativ geschrieben hat? Weiß ich noch nicht. Ja, weil der wieder immer nur auf mir rumhackt und auf dich überhaupt nicht. Und auf dir überhaupt nicht. Gehen wir mal zum Lebendbuffet, Jule? Nee. Nee. Welche Folgen von was können wir in die Tonne treten? Das war Me 08 und Me 09, Alex. Richtig, richtig. Ja, aber das, guck mal, Fex kennt doch jetzt, also hat doch auch schon Podcasts mit Brain gemacht. Der muss doch eigentlich niveaulose Podcasts gewöhnt sein. Ja, wir sind übrigens schon wieder fast über der Zeit, über der Zeit. Nein, Fexes Ding ist einfach, das funktioniert mit Rio und mir nur so lange, bis wir nicht über ernste Themen reden. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir haben Ihr gerade müsstet euch uns mal, sogar. wenn irgendwann, wann kommt denn der linken Podcast? Habe ich doch gerade gesagt, wenn es Hast du fertig dazu? ist. Okay, ach so, wenn es fertig ist. Also wenn es fertig ist, irgendwann mal kommt ein Podcast über die Linke bei Occupy Frankfurt. Und Bei dem Podcast werdet ihr sehen, warum ich mit dem Rio nicht über Politik rede. Wann kommt der Ponycast? Erstmal heißt der Coney Past, ja. Und zweitens wird er so, also eigentlich hat ja, ich habe zu kurzer Letzt hier Foxy Pie mal wieder getroffen im Skype und wir hatten sehr wenig Zeit, weil die ist ja irgendwie da gerade echt studientechnisch mal am Studieren, zusammen mit dem Gartenhobbit. Und ja, es kommt, also was soll ich jetzt sagen? Das habe ich nicht im Einfluss, habe ich ja wenig mit zu tun. Wir würden es ja nur produzieren und hosten, mehr haben wir damit ja nichts zu tun. Also bist du nicht dabei. Ich werde ab und zu werde ich auch mal so ein bisschen Fluttershy-mäßig hier ein bisschen was erzählen, so, aber es ist so wie Nitrozellulose. Das entwickelt sich ja auch selbst. Da habe ich ja auch wenig mitzuschaffen eigentlich. Politpunsch, die Sendung, die ich gerade meinte, die war letztes Jahr Ach, leck mich im doch irgendeiner an der Knifte. Könnten wir vielleicht den persönlichen Oktober. Dialog mit dem Chat, vielleicht könntest du dann einfach mit dem Chat chatten. Warum sollte ich denn? Ich tue seit 5 Sendungen oder wie viel wir gemacht haben, ständig mit dem Chat reden und du hast dich heute nur das erste Mal beschwert. Ja, weil es mich auch heute maximal nervt. Ja, aber dafür kann ich doch nichts. Jule, singen wir zusammen ein Lied? Nee, mit dir singe ich nicht. Du bist heute wieder total aggro drauf. Ach komm schon, lass uns Nee, Komm auf mein Pferd singen. du lässt an mir aus, dass du gerade schlecht drauf bist. Das stimmt, ich war überhaupt die ganze Zeit total, Ja, genau, total. total Bongo zu dir. Ei, Entschuldigung. Manchmal geht es mit mir ein bisschen durch. Aki will von dir wissen, ob du glaubst, dass einfaches Demonstrieren, wie es im Moment in Europa der Fall ist, ausreicht, um eine Änderung herbeizuführen. Ob einfaches Demonstrieren, so wie es im Moment in Europa ist, reicht, um eine Änderung zu vollführen. Was für eine Änderung? Welche Art von Demonstration? Weil einfaches Demonstrieren ist in Spanien zum Beispiel gerade mal nicht und in Griechenland auch nicht. Das ist nicht einfaches Demonstrieren in Europa. ACTA zum Beispiel meint MÜB. Also halt auf Straße gehen und dann Ponys gegen ACTA und Rainbow Dash ist sad about ACTA. Na, ich hab ja mit dem Chat auch gewettet, also mit drei Leuten aus dem Chat. ACTA kommt. Ja. ACTA wird definitiv über die EU verabschiedet und dann wird Merkel sagen, oh, ich kann ja nicht anders und dann kommt ACTA. Da bin ich fest und überzeugt. Also 100%. Ja. Also da bin ich wirklich fest von überzeugt, dass das so kommt. Auch wenn es dann halt, also es zählt übrigens nicht, wenn es dann anders heißt. Also wie jetzt iPad. Ja, es wird kommen. ACTA ist ja wirklich nur der rote Hering. In Wirklichkeit bereitet man ja iPad vor und iPad 2, was ja nichts anderes und nur noch verschärfter ist. Also, es kommt. Da kannst du auch nichts gegen machen. Ich meine, was willst du tun, außer normal demonstrieren? Willst du jetzt den Bundestag anzünden oder keine Ahnung was? Jule? Ja? Ich spreche mit dir. Ach so, ich dachte, du beantwortest gerade Akis Frage. Ja, auch, aber du könntest ja dann was dazu sagen. Über ACTA kann ich nichts sagen, aber er meinte, glaube ich, die Demonstrationen, die über ACTA und so. Nicht die Demonstrationen in Griechenland, wo es momentan abgeht. Und Ja, okay, ja. dass man ACTA sowieso nicht aufhalten kann, wenn das nämlich in der EU-Kommission besprochen wird, die von den Regierungschef unserer europäischen Gemeinschaft übersetzt wird, ist klar. Wäre es im Europaparlament, hätten ja die Bevölkerung die demokratisch gewählt und hätten da noch so Einfluss, aber nee. Nee, ist auch richtig. Also es wird definitiv über die EU wird das entschieden werden. Und ob es dann ACTA oder iPRED 2 heißt, das ist völlig egal. Es wird kommen. Also ich bin mir da sehr, sehr, sehr, sehr sicher. Spätestens zur EM. Also ich garantiere auch, da bin ich ja so glaskugeltechnisch wieder drauf, sobald die EM anfängt und die ersten zwei, drei Spiele von Deutschland sind, dann werden die Gesetze machen. Da kann sich keiner eine Vorstellung von machen. Ja? Achtet genau auf das, was in der Politik während der EM passiert. Bei der letzten WM in Deutschland, da haben die den ganzen Bundeshaushalt für Eurofighter auf den Kopf gehauen. Ja? Und dieses Mal kommt wieder so ein Kracher. Da bin ich fest von überzeugt. Also das ist der perfekte Zeitpunkt dafür eigentlich. Das ist, ja. Ich habe übrigens Darf ich noch was wunderschönen. dazu sagen? Ja klar, du fällst mir gerne ins Wort. Ja, weil du jetzt Wäre das ich jetzt Thema still wechselst und gewesen, hättest du nichts gesagt. weil ich noch nicht, weil das Thema weg, du willst das Thema wechseln und ich wollte noch was zum Thema sagen. Weil Ja, klar. nämlich, es ist total, also es wird ja jetzt immer gesagt, so, oh ja, die Proteste, die haben was genützt, die Politiker wollen jetzt, also die deutschen Politiker wollen jetzt keine Entscheidung mehr über ACTA treffen und so. Im Grunde haben die nur einen cleveren Schachzug gemacht, indem sie das nämlich an die EU weitergeben, weil die EU. Also da wird eine Merkel und ein Sarkozy wird über das bestimmen und die haben einfach, die brauchen sie sich nicht mit ihren Wählern auseinanderzusetzen und auch nicht mit ihren Mitgliedern. Die können es einfach entscheiden. Und deshalb ist ACTA, also das, wer sich von den ACTA-Gegnern denkt, oh, das ist toll, wir haben irgendwas erreicht, weil jetzt unsere Politiker nicht mehr drüber abstimmen, die sind da leider auf dem Holzweg. So, und jetzt darfst du das Thema wechseln. Jo, und zwar habe ich einen Knisterst. Ich habe übrigens gemerkt, dass ich das Knistern immer viel früher merke, als man das im Stream hört. Zumindest, wenn ich mir unsere Folgen anhöre. Die übrigens, wie unser German Student das schon gesagt hat, nachließen. Also die dritte, wo German Student meinte, die wäre nicht so gut, die war wirklich nicht so gut. Oh. Ach, du bist wieder da. Gut, jetzt darfst du. Ja, ich habe extra für die Live-Hörer habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet und das geht 1 Minute 53 und lasst euch einfach überraschen. Es ist ein bisschen Bad Audio, aber es ist not too bad Audio. Aber ich versuche das mal. Sekunde, ich ziehe das mal so hoch, dass das auch vernünftig rüberkommt. Eine Sekunde. Zentrale Vermittlung der Bundesbank. Schönen guten Tag, mein Name ist Burns. Sie können mich hören? Sie können mich hören? Okay, ich habe da nur eine ganz kurze Anfrage. Was kostet denn bitte der große Zapfenstreich? Würden Sie nicht sagen. Können Sie mir eine Stelle vielleicht nennen, wo ich mich da erkundigen kann? Ich soll das wissen, was anders. Okay, das ist schade. Aber vielen Dank erstmal. Nee, warten Sie mal, warten Sie mal. Mein Name ist Burns. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Was kostet der große Zapfenstreich? Das tut mir leid, da kann ich Ihnen gar keine Auskunft zu geben. Darf ich Sie noch mal um Ihren Namen bitten? Burns. Ja, also da sind Sie bei mir hier verkehrt, das tut mir leid. Können Sie mir vielleicht eine Stelle nennen, wo ich da näher nochmal nachfragen kann? Also würde ich noch mal über die Vermittlung gehen. Aber bei uns sind es da am verkehrten Platz, ja. Okay, alles klar. Okay, danke, tschüss. Danke, tschüss. So, da Wir sind wir müssen wieder. das Pad noch vorlesen. Ja, das lesen wir später vor. Ja, das war ein Leak, wo ich bei der Bundeswehr angerufen habe und mich erkundigt habe, was eben dort der große Zapfenstreich kostet. Und geht da darum, dass Gauck bekommt er jetzt den großen Zapfenstreich. Und ich wollte eben wissen, was uns das jetzt kosten wollen würde. So. Leider hat man mir da keine Auskunft gegeben, aber ich bleibe weiter dran. Ja, ich habe jetzt auch schon beim Bundesverteidigungsministerium angerufen und man hat mir gesagt, am Montag ist jemand. Gauck habe ich. Ja, Gauck kriegt auch rein. Ja, der kriegt auch bald einen Wulf, meine ich natürlich. Und das Bundesverteidigungsministerium sagte halt, dass am Montag jemand für mich da sein wird, der mir dann Rede und Antwort stehen kann. Also weiß ich dann, was so ein Zapfenstreich kostet. Ja, Wulf. Wulf und der große Zapfenstreich. Das wollte ich nochmal als Thema eigentlich haben, Jule, weißt du? Dabei warst du derjenige, der gesagt hat, wir haben hier einen contentfreien Podcast. Ja, aber das ist auch wieder so eine Unverschämtheit. Ja? Das ist wieder so eine kleine Lustigkeit, wo ich einfach nur sagen kann, das ist so brutal unverschämt frech. Ja? Oder findest du das nicht unverschämt frech? Ich finde es halt unnötig, wenn er zurücktritt, warum soll er dann sowas, so eine Verabschiedung kriegen? Ja, nicht nur das. Der kriegt eine Verabschiedung und der kriegt seine 200.000 Euro Haben die Ehrensoll. das entschieden schon? Nö, aber ich gehe jetzt mal davon aus, oder? Weiß ich nicht. Nö, ich gehe davon aus. Ich gehe wirklich davon Also aus. ich finde, er hat keinen Ehrensoll. Also ich finde, das Bundespräsidenten, die zurücktreten, dann auch keinen großen Zapfenstreich verdient haben und Ja. auch keinen Ehrensold kriegen Ja, sollten. ich bin ja schon mal generell gegen den Zapfenstreich, ja, weil ich das eine Sitte finde, die total an der Realität und an heutigen Maßstäben und also ich finde es total Banane, das Militär da aufmarschieren zu lassen mit Fackeln in Kostümen, ja, und dann ein Wunschlied zu spielen. Ja, ich finde, das sind Manieren und wie soll man es nennen, Sitten, die wir einfach so, die brauchen wir nicht, ja. Der kann gerne eine Pulle Sekt haben und einen warmen Händedruck und dann eben das Schloss freimachen. Das ist ja okay. Ja, von mir aus auch noch einen roten Teppich, wenn er gut gearbeitet hat. Aber jemand, der unehrenhaft aus seinem Amt entlassen wird, weil die Staatsanwaltschaft ermittelt, da muss ich Jule leider mal recht geben, das geht halt nicht. Ja. Jule. Mal davon abgesehen, dass der ja nicht nur den Ehrensold bekommen wird, nämlich auch die ganzen Renten für Ministerpräsidenten und Landestag und wie auch immer. Der kriegt ja, das wird wie beim Scharping sein, der ja da auch jetzt letzten Monat oder so darüber geklagt hat, dass er zu seinem 9.000 Euro Rente noch die 7.000 von irgendwelcher Amtszeit haben wollte. Ja. Du wolltest das Pad noch vorlesen? Ja. Ich dachte, wir müssten jetzt den Vivi-Fight ein bisschen huldigen. Nachdem er da einfach aus seinem Chat gekickt wurde heute beim Jarkill und ignoriert und so, müssen wir ihm jetzt mal wieder hier zu Ehren Das ist sein nicht schlecht. Meisterwerk vorlesen. Hast du es da? Ja, du bist da. Ja, ich Soll bin ich es da. vorlesen? Na, wir lesen ja jetzt nicht das ganze Pad vor, oder? Weiß ich nicht. Ich fand lustig, hier unten. Wo war's? Warte. Genau. Keiner will Burnsie was fragen. Ist ja nicht Frag Rio. Burnsie kommt nicht hoch, hat aber einen harten. Jule, die alte linke Zecke, will den Kommunismus abfeiern, während Diktator Al Bernsey mit Waffengewalt einschreitet und stellt fest: Ich bombe euch alle in die Steinzeit. Das ist meine Demokratie. Das ist meine Demokratie. Assad weg, Amerika weg, Muselmänner weg, Steinzeit her, Bombenwetter. Bombe ist ja auch so ein Reizwort jetzt gerade auf Twitter, oder? Bombe oder was? Ja, Oder habt Bombe. ihr nicht zugehört? Ja. Ja, du hast mir nicht zugehört. Aber hast du auch nicht mitgekriegt, oder? Mit Bombe? Nee, noch habe ich noch nicht mitbekommen. Ne, die EU möchte jetzt gerne mehr E-Mails durchsuchen, damit die Terroristen das Wort Bombe in ihren E-Mails nicht mehr so benutzen. Weil, du weißt ja, Terroristen benutzen stets und ständig das Wort Bombe, wenn es um Bombenanschläge geht. Das ist ja auch total, ja, die würden da nicht Kuchen oder so schreiben oder was weiß ich nicht was. Nein, nein, die schreiben Bombe. Wollte ich mal so gesagt haben. Ja, mach ruhig weiter mit dem Pad, Entschuldige. Nee, ich wollte gerade sagen, Akio, ich habe die Frage gelesen, aber ich kann dir dazu nichts sagen. Also kennst du Stefane Hessel? Ja, kenne ich. Dann sag mal, was du darüber denkst und wie Er ist die auch von ihm wieder. genannten Punkte bei euch in eure Meinung einfließen. Wie von. Und, und wo stimmt ihr mit ihm eventuell nicht überein? Ich habe ihn von dem noch nicht gehört. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Weiß Ich verstehe das ich. Thema gerade nicht, weil das ein bisschen am Thema vorbeigeht. Nee, es war ja gar kein Thema, es war ja eine Frage. Was ich noch lustig fand, ich wollte nur, ich kann das mehrmals und ich kann auch springen, so gedanklich, dass du das nicht kannst. Ich finde übrigens, Vivi-Fight hat recht, wir sind über der Zeit und die Richtig. beiden können eigentlich gar nicht miteinander reden, weil die sich voll ultra hassen, aber halt mega Fanfics sind, die gerne andere Leute mit ihren blöden Schwachsinn vollschwallen. Blafasel, Ponygelaber, Rio kommt. Ja, was soll ich sagen? Beschwerden gehen immer an Rio, weil ich mache das nur, weil er mich dazu zwingt. Das stimmt. Ja, was ist, Jule? Gehen wir raus hier vielleicht mit einem, weiß ich nicht, mit einem schönen Lied? Ja. Die Sendung war nicht so. Ich glaube, die wollen mich lieber kichern hören. Na, die Sendung war nicht schlecht. Da war ein bisschen Pfeffer und Fleisch und ich Ich würde glaube, die haben einfach. unser wahres Gesicht, haben die mitbekommen. Also ich sage ja, die haben dein wahres Gesicht mitbekommen. Ich sage ja immer, wir brauchen einfach viel mehr Texte, viel mehr Parolen. Ja. Das hat auch schon Daniel Einhorn erkannt. Sag Tschüss, Jule. Tschüss. Wir brauchen